Aus diesen Erwägungen wird klar, einer voraussetzungslosen Echtheitskritik muss die Überlieferung als Ganzes in Frage stehen. Da prinzipiell mit der Möglichkeit einer künstlichen Entstehung der Quellenübereinstimmung zu rechnen ist, so darf vor aller Untersuchung nichts als feststehend und sicher angenommen werden. Die Kriterien der Echtheit dürfen nicht aus der Überlieferungsmasse selbst entlehnt werden, da diese ja grundsätzlich in ihrer Gesamtheit unter dem Verdacht einer künstlichen Geburt stehen. Sie sind vielmehr einer außergeschichtlichen Gegebenheit zu entnehmen. Die Objekte der Überlieferungswelt dürfen nicht untereinander verglichen werden, als relative Kritik, sondern die Überlieferungsobjekte sind zu außergeschichtlichen Normen in Beziehung zu setzen, sind von einem Standpunkt aus zu beurteilen, der außerhalb der Sphäre der papierenden Überlieferung liegt. Diese außergeschichtliche Begebenheit ist die allgemeine, tägliche, lebendige Menschen- und Lebenserfahrung, ist mit anderen Worten unser gesunder Menschenverstand. An die Stelle der bisherigen relativen Methode tritt eine absolute Methode, die Methode der vernunftgemäßen Interpretation aller Überlieferungsobjekte, das heißt der kritischen Beurteilung der papierenden Überlieferungserfahrung durch die lebendige Gegenwartserfahrung. Unsere Methode besteht nicht darin, über die historische Überlieferung, wie sie uns in der objektiven Gewandung aus Papier, Schrift und so weiter vorliegt, Beobachtungen nach dieser oder jener Richtung hin anzustellen. Etwa so, wie man über den Sternenhimmel Beobachtungen anstellt, sondern unsere Untersuchung geht darauf hinaus, ob die uns vorliegende Überlieferung im Einzelnen wie im Ganzen überhaupt an sich echt ist. Wir beobachten nicht, als ob die Geschichte echt sei, sondern ob sie echt sei. Wir wollen nichts aussagen über die willkürlich vorausgesetzte unzweifelhafte Realität der Überlieferung, sondern wir wollen prüfen, ob die Realität der Überlieferung, wie sie erscheint, überhaupt eine natürliche, unangetastete oder eine künstliche zurechtgemachte ist. Wo nun überall in den historischen Wissenschaftsgebieten die Frage auf die Echtheit der gegebenen Realität geht, kann die Prüfungsmethode nicht in einer Vergleichung der Untersuchungsobjekte unter und miteinander bestehen, sondern in der Vergleichung dieser Objekte mit einer außer- und überobjektiven Gegebenheit, das heißt mit dem Inhalte der allgemeinen Erfahrung. Die Entscheidung des Echtheitsprozesses kann nur durch eine Berufung auf die Vernunft, populär gesprochen an den gesunden, das heißt unverschulten Menschenverstand herbeigeführt werden. Ich kennzeichne deshalb diese Methode als die Methode des gesunden Menschenverstandes. Der Vorrang dieser Methode vor der bisherigen, nur dem Scheine nach empirischen Methode der relativen Objektvergleichung, fällt in die Augen. Sie bringt einen Maßstock mit absoluter Eichung an die Dinge heran. Ich betone hier mit allem Nachdruck, was ich unter vernünftiger Interpretation verstehe. Die Beurteilung der Überlieferung an der allgemeinen Menschenerfahrung, das heißt an dem allen Menschen gemeinsamen Erfahrungsbestande. Nicht vor dem Forum eines nebelumwallten Dreistuhles, auf dem Divination und Intuition ihr Wesen treiben, sondern vor dem Forum des hausbackenen Verstandes werden die Entscheidungen gefällt. Die rationale Interpretation der Überlieferung haftet zwar an den Daten, Ereignissen, Personen der Überlieferung und arbeitet mit dem Material der Überlieferung, das Endobjekt der Beurteilung ist aber nicht das historische Material, sondern der hinter dem Material stehende Geschichtsschreiber und Urkundenschreiber. Alle Überlieferung ist nicht wie das Gras aus dem Erdboden gewachsen oder vom Himmel gefallen, sondern ein Produkt menschlicher Tätigkeit. Die Tätigkeit gewisser Menschen, deren Ergebnis in dieser oder jener Handschrift als Urkunde, Chronik, Jahrbuch und so weiter vorliegt, also der Geschichte schreibende Mensch, steht zur Beurteilung. Diese hinter der Überlieferung stehenden Verfasser, die ihre schriftstellerischen Arbeiten als geschichtliche Realität ausgeben, gilt es zu beobachten und zu beurteilen. Die rationale Interpretation besteht also darin, die schriftstellerische Arbeitsweise, die sich in den Werken offenbarenden Gedankengänge, die ganze geistige Beschaffenheit, kurz die Psychologie der Urkunden und Geschichtsschreiber an der allgemeinen Erfahrung zu kontrollieren. Der Gegenstand der Appellation an die Vernunft ist nicht die einzelne Überlieferung, sondern der hinter der Überlieferung stehende Verfasser. Die rationale Interpretation beschäftigt sich nicht mit der Frage oder nicht in erster Linie mit der Frage, ob die Ereignisse auf die geschilderte Weise in der Wirklichkeit geschehen konnten, sondern mit der Frage, ob der Geschichts- und Urkundenschreiber gewisse Ereignisse, Personen, Daten so berichten und aufschreiben konnte, wie er sie berichtet hat, wenn er wirklich der gewesen wäre, als der er sich in und mit seinen Werken ausgibt, wenn er wirklich zu der angegebenen Zeit, zum Beispiel im 12. Jahrhundert, sein angebliches Amt, zum Beispiel als Notar in der Reichskanzlei, ausgeübt hätte.